ganz wie in den Konvikten, soll statt einer Vielgestaltigkeit einzelner Persönlichkeiten eine einförmige, gleichförmige Masse aus Zöglingen der Kollektivmensch gemacht werden. Jede abweichende Meinung im Kleinen und Großen ist ein Verbrechen und darf nicht geduldet werden. Das ist das Lichtbild der Dressuranstalten Loyolas für den Nachwuchs seines Kriegsheeres. Welch ein Betrug ist es also, dass er Schulen und Hochschulen unterscheidet. Da jede freie Forschung völlig ausgeschaltet ist, sind seine Hochschulen ebenso wie die Schulen Drillanstalten, die ebenso wie diese nur für stetes Suggerieren des Dogmas, für Ketzerhass, für Vorurteile aller Art und den Schein der Gelehrsamkeit sorgen, wie das Konvikt. Da sie alle so einförmig sind, wird die unterschiedliche Benennung nur gerechtfertigt durch den Grad der Dressur, der in diesen Drillanstalten erreicht wird. Sie ist abgestuft je nach der Art der Verwendung der Abgerichteten im Kriegsheere, kann aber leider niemals eine Volldressur sein, wie die der Novizen und Scholastiker. Die große Schwierigkeit für die Abrichtung besteht nämlich darin, dass die am meisten Dressierten nicht in Unkenntnis davon bleiben, dass sie vom Orden erzogen werden und eine schöne Erinnerung an die Aufzucht und hohe Meinung von den frommen Vätern mit ins Leben nehmen sollen. Hierdurch wird der Dressureifer, das Beugen in Christo, oft unangenehm gehemmt. Wenn also auch alle Dressur der Streiter keine Volldressur ist, so zeigt sie doch deutliche Abstufungen, so dass wir den Tatsachen keine Gewalt antun, wenn wir von einer Dreivierteldressur der weltlichen Geistlichen im Collegium Germanicum, von einer Halbdressur der Führer des Kriegsheeres, die in weltliche Berufe eintreten, in den anderen jesuitischen Kollegien und endlich von einer Vierteldressur der Unterführer des Kriegsheeres in den marianischen Kongregationen sprechen. Die Dreivierteldressur. Der Segen so eingehender jesuitischer Aufzucht wird den Geistlichen zuteil, die vor der Welt als weltliche Priester auftreten, aber als Hörige des Ordens und durch besondere Gelübde fürs ganze Leben gebunden, die Macht der Jesuiten, ihr Ansehen, ihre Beliebtheit unter freien Katholiken und weltlichen Geistlichen zu fördern haben. Mit Recht erkannten die Seelenmörder den Deutschen als besonders widerspenstig, das heißt schwer seelisch zu morden. Sie widmeten ihnen daher ihre ganz besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge. Seit mehr als 300 Jahren ziehen durch die Straßen Roms in langen Prozessionen je zwei und zwei, in rote Mäntel gekleidet, die Söhne aus den katholischen Adelshäusern und andere sorglich ausgewählte Jünglinge, um tagtäglich den gleichen Weg vom Collegium Germanicum zum Collegium Romanum viermal zu wallfahren. Mit jedem Jahr wird ihr Gesichtsausdruck abgestorbener, einförmiger. Meist im 15. bis 17. Lebensjahr kamen sie in das ewige Rom als lebensfrohe Knaben. 7 Jahre später ist nicht mehr viel von ihrer deutschen Seele am Leben. Sie können mit den Priesterweihen in die Heimat zurückkehren. In vielen Fällen dauert die Dressur noch länger. Der Landshuter Lehrplan schreibt, Zitat, »Kommen die Zöglinge wohl gar mit 15 Jahren in das Kollegium, so können sie wohl vor dem 24. Jahre nicht austreten.« Zitat Ende. Ein Besuch der Heimat während der Ferien ist natürlich nicht vorgesehen. Es würde das Ziel der Dressur gar sehr gefährden. Diese selbst ähnelt so sehr jener der Novizen, dass man es zunächst gar nicht einsieht, warum die Rotröcke, die Alumnen des Collegiums Germanicum im 17. Jahrhundert, völlig von den Schwarzröcken, den Scholastikern, getrennt werden mussten. Nichts beweist klarer, dass in der Jesuitendressur nicht das Geringste fehlen darf, wenn wirklich ein lebender Leichnam geschaffen werden soll, wie sehr besonders die Wachhypnose nur bei Volldressur erreicht werden kann, als der Grund der Trennung der Rotröcke von den Schwarzröcken. Wir hören, dass man bei der gemeinsamen Dressur die Erfahrung machte, dass die widerspenstigen Rotröcke die schon fast abgestorbenen Schwarzröcke wieder lebendig machten. Sie rüttelten sie aus ihrer Wachhypnose auf, die Leichenstille des Konvikts war gestört und so musste man sie voneinander trennen. So wurden denn die widerspenstigen, das heißt die viel zu lebendigen jungen Seelen im vierten Stock des Professhauses in Rom abgesondert untergebracht. Trotzdem haben wir uns die Dressur der weltlichen Geistlichen im Collegium Germanicum durchaus jesuitisch vorzustellen. Die Erinnerungen eines Zöglings, der im vorigen Jahrhundert dieser Dressur ausgesetzt war, geben hiervon ein treffliches Zeugnis. Wir werden, wenn wir einige Stichproben derselben wiedergeben, beweisen, dass wir die Dressur der Novizen eher zu rosig als zu schwarz geschildert haben. Wir finden bei diesen Zöglingen eine Seelenschinderei, die umso mehr für die noch schlimmere Aufzucht der Novizen spricht, als es dem Orden doch sehr darum zu tun ist, dass alle diese wieder in die Heimat zurückkehrenden Zöglinge eine denkbar hohe Meinung von dem Orden und schöne Erinnerungen mit heimbringen sollen. Deshalb muss weit gelinder mit ihnen verfahren werden als mit jenen, die dem Orden zeitlebens verfallen sind. Da wir aber auch die Wirkungen der einzelnen Dressurmittel auf die Seele gut kennenlernten, werden wir die Bedeutung mancher ganz unscheinbaren Verordnungen voll ermessen und klar erkennen können, wie weit sie dem Schicksal des Zöglings im schwarzen Zwinger ähnelt, werden auch erkennen, dass wir ein volles Recht haben, von einer Dreivierteldressur zu reden. Unser Alumnus konnte natürlich nur Erinnerungen schreiben, nachdem er aus dem roten Zwinger wieder in die Heimat zurückgekehrt war. Es ist im Zwinger verboten, unbeobachtet Briefe an die Angehörigen zu schreiben oder Briefe zu empfangen. Der Inhalt der Briefe an die Heimat wird befohlen und genau überprüft und die Antworten aus Deutschland werden eröffnet. Ihr Inhalt entscheidet darüber, ob der Brief unterschlagen oder an den Knaben weitergegeben wird. Der Student der Universität darf auch kein Buch besitzen oder sich eines beschaffen. Obwohl er auf einer Hochschule ist, darf er nie frei gewählte Studien treiben, sondern bekommt die Fächer, die Lehrbücher, die Lernstunden genau befohlen. Dies erfährt er schon vor seiner Ankunft. In dem Palazzo al Gesù in Rom angelangt, wird ihm im vierten Stock seine Einzelzelle zugewiesen, deren Fenster, ganz wie die des übrigen Professhauses, derart mit Brettern umzäunt sind, dass nur die Aussicht in den Himmel offen bleibt. Ein Bett, ein Betstuhl, ein Kruzifix und einige Symbole des Todes, 4 bis 6 Heiligenbilder, Tisch mit Tintenzeug und 4 Erbauungsbücher und ein Stuhl sind die Bedarfsgegenstände des Knaben. Er erfährt sofort das strenge Verbot für die Schüler der philosophischen Klassen, das heißt der beiden Unterklassen, mit den Schülern der theologischen Klassen, das heißt der 4 Oberklassen, je ein Wort zu sprechen.